Genosse Kim Jong-un sorgte für die Versorgung der Hauptstädter mit Fischen. Am 21. Dezember trafen die Lastwagen, die mit Fischen von Fischereibetrieben der Volksarmee voll beladen sind, in Pyongyang ein. Die Partei- und Marktorgane und die Funktionäre und Belegschaften der Handels- und Dienstleistungseinheiten in der Stadt Pyongyang organisierten lückenlos die Arbeit dazu, allen Familien die Fürsorgen von Kim Jong-il und Kim Jong-un angedeihen zu lassen. Auch die Krankenhäuser wie das koreanische Rotkreuz-Krankenhaus, die Pyongyanger Entbindungsklinik, das Krankenhaus Gimmanyu, die Kinderklinik Ongnyu und das Unfallkrankenhaus der Stadt Pyongyang wurden mit Fischen versorgt.